WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zunächst unter uns hier im Radio. Das Fernsehen kommt ungefähr in einer Viertelstunde dazu. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute am, was haben wir heute? Dienstag. Heute ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, genau. Ja, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Maria und Maria ist 22. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo Maria. Spreche ich wirklich mit dir? Ja. Ja, spreche ich auch wirklich mit dir? Ja, ich fand das gerade so ein bisschen komisch, weil ich höre dich immer nur im Radio. Ja, ich weiß, das ist wirklich dann komisch, wenn man dann plötzlich in der Situation ist. So. Ja, genau. Okay, also ich erzähle dir mein Thema. Gerne. Leg los. Also ich hatte die Fahrprüfung schon viermal und ich habe die erst beim vierten Mal bestanden. Ich habe mich verstanden. Was hast du beim vierten Mal verstanden? Die Fahrprüfung. Die Fahrprüfung, okay. Mhm. Genau. Ja, also ich hatte die heute und habe die auch bestanden. Dann darf ich gratulieren. Ja, genau. Nach dem vierten Mal. Also heute war das vierte Mal. Woran lag es denn immer, dass die arme Maria durchgefallen ist? Ja, also erstens die Aufregung. Ja. Und ich hatte dann immer so mittendrin wirklich Blackouts. Also beim ersten Mal war es kein Blackout, da war es auch keine Panik, sondern da war es eher, weiß ich nicht. Ich glaube, das war einfach nur, ich habe halt falsch reagiert in dem Moment. Ich bin falsch abgebogen. Oh je. Das war auch ziemlich am Anfang, genau. Du solltest gerade ausfahren und bist links abgebogen oder so ähnlich. Nee, ja, sowas in der Art. Ich sollte halt links abbiegen, aber ich habe den falschen Fahrstreifen genommen. Kannst du denn einparken? Ja, aber das ist mir beim dritten Mal passiert. Beim dritten Mal konnte ich nicht einparken, ja, weil ich habe zu meinem Fahrlehrer gesagt, wir hatten vorher Fahrstunden. Ich habe gesagt, schau mal, wir müssen wieder einparken. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ja. Dann sagt er zu mir, ach, du kannst das perfekt, wir brauchen es nicht wiederholen. Wow. Ja, und dann sollte ich das machen und dann habe ich es nicht hinbekommen, ne? Oh je. Der Prüfer hat mir dann zwei Chancen gegeben, aber es hat nicht geklappt. Ich hatte einfach einen Blackout, ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe das mega lange nicht mehr gemacht. Gab es denn heute auch irgendeine heikle Situation? Ja, kurz auf der Autobahn. Also wir sind dann auf die Autobahn draufgefahren und sind dann direkt die erste Ausfahrt wieder raus. Mhm. Und ich wollte zu früh auf die Autobahn. Man hat ja immer diesen Einfädelungsstreifen. Und ich wollte einfach zu früh rein, aber ich habe dann halt durch den Blick von meinem Fahrlehrer gemerkt, okay, nein, du machst gerade was falsch, bin dann rausgeblieben. Mhm. Also haarscharf gut gegangen. Ja, genau, also gerade noch so ein bisschen gut gegangen. Und wir haben auch ein bisschen gefuschelt. Man hat ja normalerweise auch die dieses Kontrollding an, wo es dann blinkt, wenn er dann mit der Bremse oder mit der Kupplung spielt. Das darf er ja während der Prüfung eigentlich nicht. Ach so. Sonst kommt ja immer so ein Ton. Das weiß ich gar nicht. Früher gab es keine Kontrollleuchten, ich das gemacht habe. Auf jeden Fall hatte der die nicht an, weil der ihn nicht darauf aufmerksam gemacht hat. Und er hatte mir dann auch geholfen bei einer Situation, weil ich eigentlich viel langsamer fahren sollte. Das war, glaube ich, noch eine 30er-Zone, aber ich war schon bei 50. Mhm. Und dann hat er von alleine, also er hat dann selber abgebremst. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin gerade zu schnell. Na, also ich sollte was sehr runter. Gut. So. Normalerweise geht ja dann immer so ein Ton hoch, wenn der dann drücken würde, aber er hatte das nicht an. Aha. Genau. So, ist das Thema deines Anrufes, dass du mir davon erzählen wolltest, ja, oder genau, steckt da noch was anderes hinter? Nein, ich freue mich einfach nur, dass ich es geschafft habe. Und ich wollte dich schon nochmal anrufen, ich habe so oft versucht, aber ich kam nie durch, weil ich nie ein passendes Thema hatte. Ich wollte einfach, ich habe halt immer angerufen und gesagt, ja, ich will einfach nur mit dem Domian reden, weil er bald aufhört. Ja, aber das ist doch ein gutes Thema. Dezember. Das ist doch ein gutes Thema. Ein schönes Thema. Ist es denn, also wenn man viermal durchgefallen ist vor Aufregung, deutet das ja eigentlich darauf hin, dass man schon auch unter Prüfungsangst generell leidet. Ist das bei dir so? Ja, eigentlich nicht. Nein. Gar nicht. Mm-mm. Ich hatte auch meine Abschlussprüfungen während der Uni und auch die Prüfungen in der Uni, da hatte ich nie Probleme mit. Im Gegenteil. Also ich Autofahren war immer so sicher. Ist was Besonderes. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, obwohl das ist eigentlich nichts Besonderes, ne? Weil die Straßen sind ja voll mit Autofahrern. Naja, man muss schon aufpassen und das sind schon stressige Momente, wo man reagieren muss. Ja, das genau, kann ich schon verstehen. Ja, genau, weil man, es ist ja nicht so wie in einer Prüfung. Du lernst und dann kommt es genau dasselbe dran. Genau. Ne? Da kann ja, weiß ich nicht, da kann ja irgendjemand kommen und dann ist die vorbei. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Kaufst du dir ein Auto? Also ich habe mich heute schon umgeguckt. Aha. Also am Anfang soll das erstmal so ein Kleinwagen sein. Natürlich. Damit ich das nicht direkt, ne? Weil an was denkst du so von Kleinwagen? Ja, ich glaube ein VW oder ein Toyota. So einen ganz kleinen. Ja, genau, so einen ganz kleinen. So, jetzt machen wir mal einen Schritt in die Träume. Was wäre denn ein Traumauto für dich, wenn du Kohle genug hättest? Ja, also Cayenne von Porsche. Wow. Aber die fetter Geländewagen, ja. Ja, ja. Finde ich so mega geil, wirklich. Also den werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal holen. Maria im fetten Geländewagen kann ich mir auch gut vorstellen. Das sieht ziemlich sexy aus wahrscheinlich. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, ja, finde ich bei Frauen gar nicht. Wenn Frauen solche Autos fahren, das gefällt mir. Ja. Aber ich mag auch sehr gerne mit Frauen so Cabrio-Sportwagen fahren. Finde ich auch sehr. Ja, ich kennst du bestimmt VW Käfer, kennst du ja auch. Ja, ne? Das war mein erstes Auto. Nein, mein zweites Auto. Ja, aber als Cabrio würde ich das gerne mal haben. Oder so ein Mini Cooper auch als Cabrio. Ja. Ich mag halt die Cabrios und diese kleinen Autos. Ja. Außer jetzt bei dem Porsche. Aber das will ich mir dann nicht jetzt holen, sondern erst in ganz vielen Jahren, wenn das Geld dazu ist. Du hast gerade gesagt, du hast studiert. Hast du schon fertig studiert? Nee. Nee, ich bin noch am Studieren. Ja, was studierst du? Das würde ich gerne nicht sagen. Okay, Ja. Gut. Aber ich bin halt dabei momentan. Aber es läuft ganz gut und ich hatte auch also mein Fahrlehrer meinte selber zu mir, er hatte noch nie eine Fahrprüferin, die mega aufgeregt war, so wie ich. Mhm. Also er meinte, das ist unfassbar, dass ich komplett ein anderer Mensch bin, wenn ich weiß, dass der Typ hinten sitzt. Ja, wirklich. Deshalb, große Gratulation nochmal von meiner Seite, Maria. Dankeschön. Dass du es geschafft hast. Danke. Viel Spaß mit dem neuen, mit dem kleinen Auto zunächst und irgendwann gibt's dann einen fetten Geländewagen. Genau. Wenn Maria erstmal beruflich erfolgreich ist. Genau. Dumian. Schön, dass du anrufen hast. Auf Tour. Bitte? Du bist ja bald auf Tour. Ja, es gibt eine Talk-Tour nächstes Jahr zwischen Januar und... Genau, wir werden extra nach NRW fahren, meine Freunde und ich, und werden auf jeden Fall dabei sein. Ah, wie super. Wo wohnst du denn? In welchem Bundesland? Wir wohnen in Hamburg. In Hamburg. Toll. Genau. Fühle ich mich sehr geehrt. Dann, danke. Liebe Maria. Können wir ein Foto machen? Meinst sehr gerne. Sprich mich an und sag, du bist die Frau mit dem Führerschein, dann weiß ich Bescheid. Ja. Okay, liebe Maria, danke für deinen Anruf. Gratulation nochmal zum Führerschein. Und allzeit gute Fahrt natürlich. Das wünsche ich dir. Ja, danke schön. Und dir auch einen schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben. Freie Themennacht. Das Fernsehen ist noch nicht da. Kommt ungefähr um 19:15. Und ich bin verbunden mit Regina und Ronny, 54. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hier ist Regina. Also, wie soll ich es ausdrücken? Ich mag eigentlich beide Personen. Ach, es ist eine. Ich rede mit einer Person. Ja, richtig. Also jetzt redest du zum Beispiel mit Regina, ja? Ja. Weil, wie soll ich es ausdrücken? Ich möchte irgendwie positiv auf Frauen wirken, aber auch gleichzeitig habe ich dadurch ein gestärktes Selbstwertgefühl für mich. Moment, du bist aber, wenn ich dich sehen würde, du bist ein Mann, körperlich. Ich bin ein Mann, ja. Warum nennst du dich Regina? Weil ich mit dem Nicknamen schon auch im Internet unterwegs war. Achso, aber da gibt's keine transsexuellen Hintergründe oder dergleichen? Zum Teil habe ich diese Fantasien gehabt, ja. Die Fantasien, aber ist es nicht real? Ich habe eine sehr aufgeschlossene Sexualität, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und aber du bist gerne ein Kerl. Ich bin auf jeden Fall gerne ein Mann. Du hast doch gerne einen Schwanz. Ja, habe ich auch, ja, sicher. Dann ist das schon mal geklärt. Ja, aber ich habe zum Beispiel sehr viele Sachen, also die wirklich weiblich aussehen und wo ich mich als Frau anziehe. Ach so, das schon, doch. Oh. Ja. Was sieht denn weiblich aus an dir? Ja, wenn ich mir entsprechend die Perücke aufsetze, die weibliche Kleidung anziehe und zum Beispiel auch mir ein BH anziehe oder, sag ich mal, entsprechend Dessous und darüber, sag ich mal, dann entsprechendes Outfit, sag ich mal, schöne Taille mir mache etc., dann wirke ich auch sehr weiblich. Okay. Ich kann auch auf sehr hohen Schuhen laufen, 15 cm zum Beispiel. Plateau 5 und hinten 15 cm. Ist das, worüber wir jetzt gerade sprechen, auch das Thema deines Anrufes? Nein. Nein? Das nicht unbedingt. Ja. Ich mag das, sag ich mal, selber diese Sachen für mich, sag ich mal, zu probieren. Aber ich möchte es auch Frauen nachbringen, die manchmal vielleicht Hemmungen haben, sag ich mal, auch mal weiblich zu klingen, sich so zu zeigen. Und viel auch, sag ich mal, ich höre viel von Frauenquote und Männerquote jetzt. Ganz speziell, ja. Mhm. So, ich meine aber auch, dass die Frauen, sag ich mal, auch mehr Weiblichkeit noch zeigen müssten, ja. Nicht nur in Hosen auftreten und wirklich die Weiblichkeit auch durchbringen. Wobei schicke Hosen und tolle Oberteile. Aber das ist jetzt ein Allgemeinplatz. Es gibt genügend Frauen, die wirklich äußerst weiblich auftreten. Ja. Es mangelt daran nicht, wenn ich hier in Köln durch die Straßen gehe. Gut, ich bin nun kein Großstadtmensch, ich komme von einer mittelgroßen deutschen Stadt, ja, über 50.000 Einwohner, ursprünglich aber auch vom Dorf, ich habe aber auch schon Großstädte gesehen, so ist es nicht, ja. So, mir liegt viel daran, dass es Frauen gibt, die, sag ich mal, mittlerweile keine Männer mehr mögen, so zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Und deshalb rufst du auch an? Ja, ich möchte mich beispielsweise auch mal mit einer Frau treffen und wenn die den Wunsch hat, lieber mit einer Freundin einkaufen zu gehen, dann würde ich mich auch als Regina outen und, sag ich mal, mit ihr einkaufen gehen. Das ist ein praktisches Angebot. Die kann teilweise den Ronny haben, wenn sie Bock auf einen Mann hat. Ja. Und wenn sie schön shoppen gehen will mit einer Freundin, dann schwuppdiwupp ist Ronny Regina. Ja, genau. Ich meine, wenn eine Frau vielleicht ein Problem hat, sag ich mal, dass ihre Freundin sehen würden, ja Mensch, die geht jetzt mit dem Mann durch die Gegend, ja, dann kann sie mich beispielsweise auch anrufen und sagen, Mensch, ich möchte mit Regina ausgehen, dann würde ich mich mit dir treffen. Wenn sie meinen Outfit so mag und sie meint, es wäre so machbar, auf der Straße so zu gehen, dann würde ich mit ihr einkaufen gehen und kein Problem, dann geht man nach dem Einkaufen dahin, wo sie es gerne hätte und wenn sie mich nach Hause schickt, schickt sie mich nach Hause. Ich verstehe, aber findest du nicht Frauen im Netz, die genau solche Sachen auch mögen? Habe ich gar nicht so in der Form ausprobiert, weil ich habe immer festgestellt, dass ich immer nur die Frauen kennenlernen durfte, die benachteiligt waren. Ja. Was, bist du im Moment in einer Beziehung? Nee, seit 5 Jahren nicht mehr. Ja. Ich habe Aber Thema, du stehst auf Frauen. Das ist ich stehe natürlich, auf Frauen, wobei ich schon auch kein Problem damit hätte, wenn ein Mann auch dabei wäre. Ja. Da hätte ich kein Problem. Es gibt auch Frauen, die haben den Wunsch, dabei wäre, heißt im sexuellen Sinne dabei wäre. Ja, habe ich auch schon erlebt. Das ist ja kein Thema. Okay. Ja, also ich habe also auch schon zu viert, sag ich mal, entsprechend Sexualität gehabt. Mann, du bist ja drauf. Nein, das war... Nein, ist ja auch völlig in Ordnung. Nein, ich möchte alle Varianten der Sexualität durchleben, wobei ich natürlich mich als Mann auch stark gebe und, sag ich mal, ganz normal, sag ich mal, erscheine. Ich bin heute beispielsweise mit einem Anzug durch die Stadt gegangen, bin dann in einen Second-Hand-Shop gegangen, da waren auch noch andere Boutiquen, aber in dem Second-Hand-Shop gab es total tolle Klamotten für eine Frau. Wie, damit ich mich, ich mir dich richtig vorstellen kann. Wie groß bist du? 1,78. Wie viel wiegst du? Momentan, ich glaube, 76. Okay. Aber was machst du vom Beruf? Muss ich das jetzt ins Fernsehen sagen? Nee, musst du nicht. Nee, aber ich habe 3 Berufe. Einen technischen Beruf, einen verwaltenden Beruf und einen kaufmännischen Beruf. Ah ja, okay. Ich habe sogar auch die Idee, mich eventuell selbstständig zu machen. Ja. Und wenn ich beispielsweise Männerware verkaufen würde, würde ich mich sogar auch als Frau ins Geschäft stellen. Ja. Weil das die Männer vielleicht in das Männergeschäft ziehen würden. Weil Männer sind ja Einkaufsmuffel, wenn ich mal manchmal so, wenn es um die eigene Kleidung geht. Ja? Du bist 54 Jahre alt. Seit wann hast du Spaß an Regina? Den Namen habe ich mir überlegt, irgendwo... Ich meine es im übertragenen Sinne jetzt auch. So gut 10, 15 Jahre. Und vorher warst du diesbezüglich nicht so gepolt? Sagen wir mal so, ich habe schon vor 30 Jahren habe ich auch schon mal ein Kleid angezogen. Ja. Ja. So, aber das war mal meine ersten Freundin. Und da wollte ich eine Überraschung machen. Und dann habe ich gedacht, zuerst mal in eine Großstadt, das war seinerzeit in Norddeutschland. Und dann bin ich in ein großes Einkaufshaus gegangen. Und hab dann ein Kleid anprobiert und hab das dann mitgenommen. Er hat es nicht gekauft, hab es wieder weggehängt. Ja. Aber ich habe auch schon für Frauen, für meine Freundin teilweise, auch mal was bestellt, und um ihr eine Freude zu machen. Also, ob das immer passend war, ist eine andere Frage. Ja, ich wünsche dir, Ronny, oder Regina, Ronny, ich wünsche dir, dass du bald auf eine Frau stößt, die dich in dieser Zweiheit annimmt und dass ihr beide dann in dieser Zweiheit auch schöne Sachen machen könnt. Das riecht nicht, wenn sich daraus sogar eine Beziehung ergibt. Noch besser. Wäre es auch schön. Ja. Ja. Wobei, es muss natürlich irgendwo von beiden, sage ich mal, der Wunsch da sein, dass man mich so als Person mag, wie ich mich darstelle. Ja. Und umgekehrt, ich möchte natürlich auch der Frau was Gutes tun. Natürlich. Indem ich ihr als Mann und eventuell auch als Frau, als Berater zur Verfügung stehe. Lieber Ronny. Je nachdem, wie sie es wünscht. Liebe Regina, ich drücke dir die Daumen, dass du eine solche Frau findest. Dankeschön. Alles Gute. So, und dir, ich sag mal, noch alles Gute, ja? Danke sehr nett. Hallo? Nun ist er weg. Jetzt machen wir noch ein paar Sekunden Musik und dann kommt das Fernsehen dazu. So, liebe Leute, jetzt sind wir vereint, das Radio und das Fernsehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, sage ich zu den Fernsehzuschauern. Und wir entschuldigen uns, dass wir so spät dran sind. Das steht auch in den Programmzeitschriften. Ich habe es gestern versemmelt und habe es nicht angesagt. Also ich bitte, das zu entschuldigen. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen zu talken. Und das soll jetzt auch weitergehen mit einer freien Themennacht heute 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und der erste Anrufer jetzt im gemeinsamen Auftritt ist der Benedikt und Benedikt ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Benedikt, grüße dich. Um was geht's? Erstmal schöne Grüße aus dem Bochum. Dankeschön. Grüße aus dem schönen Bochum. Ich habe deine Sendung schon lange verfolgt und habe mich jetzt endlich mal dazu entschlossen anzurufen. Ja. Es geht um mich. Ich bin 26 und ich habe bis heute keine Freundin. Noch nie gehabt? Nein. Auch keine kleine Affäre? One-Night-Stands schon. Also Sex, ja, sexuelle Erfahrungen hast du schon gehabt, ja? Ja, definitiv. Aber es geht um das im Prinzip als also Beziehung. Das ist das, wonach ich mich im Prinzip sehne, kann man auch sagen. Ich hatte mal was mit einer und die hat... Allerdings ist das eine sehr traurige Geschichte. Das war dann vor 2 Jahren war das ungefähr. Mhm. Die hat sich, ich wurde von einer Freundin eingeladen. Also ich habe erstmal vielleicht als Rundumthema, ich habe einen großen Freundeskreis. Ich bin auch kein Einsiedler. Also ich bin, ich habe viele soziale Kontakte, viele, viele Freunde und auch darunter zum Glück sehr, sehr gute Freunde. Und das ist auch immer ein Glück, die zu finden. Ne? Ja, definitiv. Das heißt, du führst kein einsames Leben. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja. Ich habe auch einige Freundinnen, natürlich nur Freundinnen im freundschaftlichen Sinne, das ärgert mich natürlich. Aber damals hat sich das so abgeeignet. Eine Freundin hat halt gesagt, wir können doch zusammen, hast du Lust, heute Abend mitzukommen? Da waren wir vom Weg in eine Disco. Mhm. Und sechs sagt, da kommt auch eine Freundin von mir mit. Die ist jetzt wieder Single. Mhm. Ich bin halt mitgegangen, ohne irgendwie was zu denken. Und wir haben uns halt sofort verstanden. Also kann man schon fast sagen, Klick gemacht. Mhm. Und wir haben dann einen Monat lang im Prinzip auch uns andauernd getroffen. Und es war wirklich schön. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, diese Zeit war für mich der Himmel. Also ich glaube, wenn du so lange gesucht hast und dann sich etwas anzubahnen scheint, ist das ganz schön. Aber ich ahne, da kommt jetzt ein Aber. Ich habe übersehen zu dem Zeitpunkt, dass die Freundin, die mich mitgenommen hat, wohl auch in mich, die war wohl in mich verknallt. Mhm. Und die hat nicht damit gerechnet, dass das klappt. Sie wollte mich im Prinzip nur weglocken mit dem Satz, meine Freundin. Ich bin mitgegangen, es hat Glück gemacht und sie war sehr sauer. Das hat man irgendwo gemerkt. Ich habe das dann aber nicht so ernst genommen. Ich habe dann vor allem auch gedacht, sie muss zurückstecken. Ich kann nicht jetzt darauf achten. Ich muss im Prinzip das machen, was ich möchte. Das ist klar. Und sie hat das dann hinterrücks sabotiert. Komplizierte Geschichte, was ist draus geworden? Ja. Sie hat es sabotiert. Die Freundin, also die, mit der ich mich getroffen habe, hat dann gesagt, irgendwann, es reicht ihr. Und ich habe das auch noch zur Rede gestellt. Es war alles ein Hin und Her und ich habe dann am Ende Klarheit gebraucht. Ich habe mit beiden das Gespräch gesucht. Okay, aber das Ding ist geplatzt. Komplett, ja. Komplett. Und ich stand dann, kannst du dir vielleicht vorstellen, vor dem kompletten Ende. Ich war komplett. Wie erklärst du es dir? Du bist eingebunden in freundschaftliche, in gutes freundschaftliches Umfeld. Du bist kein Eigenbrödler. Bist ein netter Kerl, mag ich schon, kannst gut reden. Wie erklärst du dir das, dass das so schwierig ist mit den Frauen? Ich habe ja auch schon mit deinen Kollegen gesprochen, da kam es auch dazu. Es ist wohl die Tatsache, dass ich ein sehr schwaches Bild von mir selber habe. Ich bin, die Frage kommt jetzt wahrscheinlich auch, dass ich, wie sehe ich aus? Also ich habe 120 bis 125 Kilo auf 1,75 Meter. Naja, das heißt, du gefällst dir nicht? Ich gefalle mir nicht. Ich bin nicht hässlich. Ich habe das auch schon von sehr vielen Menschen gesagt bekommen, auch von Freundinnen meiner Freunde, dass ich ja eigentlich ein hübscher Kerl sei und etc. Aber das ist Selbstbild. Wie lange bist du schon so ein etwas übergewichtig? Oh. Seit eigentlich immer. Ich hatte immer etwas mehr. Woran liegt's? Ich denke, es liegt einerseits daran, dass ich vielleicht, ich war ja ein Jahr lang in psychologischer Behandlung, da habe ich mich selbst reingegeben danach, weil ich ja kurz vor dem, also ich hatte sehr, sehr, sehr starke Selbstmordgedanken und habe dann die Reißleine gezogen und wir haben dann ausgearbeitet, das muss wohl daran liegen, dass ich mich irgendwo bestrafe. Nein, ich meinte es jetzt gar nicht so kompliziert psychologisch, sondern woran liegt es, dass du so dick bist? Dass ich dick bin? Ja, ich woran liegt es? Das ist ganz klar für dich, dass du kein gesundes Essverhalten hast und dein Essverhalten nicht selbst im Griff hast. Ich rede da nicht groß drum rum. Auch wenn mich andere Leute fragen, es kommt immer, ja, warum ist das denn so? Ja, weil es ist. Weil es so ist, ist erstmal gut, aber weil es so ist, muss es ja nicht so bleiben. Warum unternimmst du nichts dagegen? Tue ich. Bin ich inzwischen dabei. Das ist im Prinzip auch das, warum ich angerufen habe. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin jetzt dabei, ich bin gerade am Anfang, dass es mir besser ging. Ich habe verstanden, dass es um mich geht. Ich muss selber für meinen Körper was Gutes tun. Mhm. Das hilft mir auch seelisch und körperlich. Mhm. Und erst wenn ich mich selber repariert habe und vor allem, also meine Psychologin hat das so ausgedrückt, erst wenn man sich selber liebt, kann man jemand anderen lieben. Mhm. Das scheint ja das zentrale Problem für dich selbst zu sein, das dich hemmt. Deswegen würde ich an deiner Stelle, du bist 26, da kann man das noch gut in den Griff kriegen. Ja, ich würde alles in die Welt setzen, in der Welt bewegen, dass du dahin kommst körperlich, dass du dir gut gefällst, dass du dich akzeptierst. Durch gutes Essen, durch gezieltes Essen, durch vielleicht auch gute Diäten, durch viel Sport und so weiter. Den Weg kenne ich schon. Ich habe ja auch oftmals abgenommen, aber immer nur, wenn es darum ging, um eine Frau zu beeindrucken. Nee, du sollst dich ja beeindrucken. Genau. Ja. Was halt wichtig ist, dass ich halt gemerkt habe innerhalb des letzten Jahres, dass es so viel besser wurde, ich das eigentlich begriffen habe langsam. Ich glaube übrigens, wenn dir das gelingt, und ich bin sicher, dass es dir gelingt, das ist eine Frage der Einstellung und der Disziplin, wirst du ein berauschendes Erfolgserlebnis haben. Mhm. Das erzählen mir alle Leute, die diesen Weg gegangen sind, die schon mal sehr füllig waren und dann ein Normalgewicht haben oder so ein Gewicht haben, dass sie sich gut finden. Das sind neue Menschen, die fühlen sich wie neue Menschen und gehen auch in ein neues Leben rein. Das wird dir ganz genauso gehen. Aber vorher kommt die harte Arbeit und die Disziplin. Eigentlich müsstest du schon heute damit angefangen haben, dass du einen klaren, neuen Speiseplan zu Hause ausgearbeitet hast für dich. Hast du das? Ich fange schon an zu kochen, ja. alles rausschmeißen aus dem Kühlschrank, aus den Regalen, was irgendwie schlecht ist, was zu viel Kalorien hat, was Zucker hat und so, alles raus, weg. Definitiv. Nicht mehr verbrauchen, sofort wegschmeißen. Ja. So, und dann geht's los. Richtig, ja. Und dann müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn du nicht endlich auch eine tolle Frau findest. Dankeschön. Was machst du beruflich? Ich arbeite in einem Industrieunternehmen. Mhm. Noch. Ich bin aber jetzt im Prinzip, also ich bin daran, es zusammenzulegen und das abzuklären. Und ich werde nächstes Jahr Psychologie studieren. Ja, super. Also noch eine tolle Sache, die du dir vorgenommen hast. Ja. Also Studium, rank und schlank werden und dann kommt die große Liebe. Was willst du mehr? Sieht gut aus. Wie gesagt, ich wollte anrufen, einfach damit ich auch nochmal Feedback bekomme. Ich finde das immer ganz toll, wie du das machst. Und vor allem auch, um zu sagen, auch wenn die Welt zusammenbricht, ich weiß, wie viele Suizide es gibt in Deutschland, allein durch solche Liebeskummer. Und das ist absolut, da muss man sagen, das gehört zum Leben. Und ja, absolut. Vor allen Dingen hast du ja den Schlüssel in der Hand, wie du das Leben verändern kannst, nämlich indem du dich und deinen Körper veränderst. Das scheint ja wirklich das Hauptproblem zu sein. Ja. Und dann auch nur ansatzweise an Selbsttötung zu denken, ist völlig absurd. Und das ist komplett absurd. Völlig absurd, ja. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Der Schaden, der in der Familie, bei den Freunden, bei allen angerichtet wird, das hat mich auch immer zurückgehalten. Ich habe viele Gedanken darüber gehabt. Ich hätte es nie tun können. Letztendlich wäre es in diesem Fall auch ein feiges sich davon machen. Ja. Es ist den Kampf aufgeben. Genau, ganz genau. Ich sag immer, ich habe da für mich so ein Mantra entwickelt. Egal wie oft man hinfällt, solange man aufsteht, ist das nicht vorbei. Benedikt, ich kann dir noch ein persönliches Wort sagen. Das ist ja bei Süchten ganz genauso. Dass man wirklich einen harten Weg gehen muss und man geht auch immer wieder mit Rückschritten. Das ist auch normal. Ja. Aber man darf sich davon dann nicht entmutigen lassen. Man muss immer das Ziel vor Augen haben. Ja. Und wenn man das wirklich will, erreicht man auch das Ziel. Das ist einfach so. Man kann sich Hilfe von außen holen, aber der Motor bist du und dein Wille. So, und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Glück. Ich dir auch. Ich wollte noch was sagen, und zwar du hörst ja bald auf. Mhm. Viele Leute finden es traurig, ich auch, aber ich finde auch, dass es richtig so ist. Denn du hast so viel gegeben, und ich gönn's dir einfach nur, dass du jetzt im Prinzip sagst, du gehst jetzt im Prinzip deinen eigenen Weg, du möchtest jetzt dein Leben auch so leben, wie du es, also du hast bisher so gelebt, aber du möchtest jetzt im Prinzip einfach entspannen und das Leben auch tagsüber mal genießen. Genau. Bitte, sehr freundlich, sehr nett, dass du sagst. Vielen, vielen Dank. Ach, bitte. Alles Gute, ich drück dir die Daumen. Dankeschön. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Susanne, 52, guten Morgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Susanne, guten Morgen. Ich bin komplett überrascht, dass ich durchgekommen bin, zurückgerufen wurde. Und jetzt bin ich sehr nervös. Ach was, das kriegen wir schon hin, wir beide. Und zwar, ich habe ein großes Problem. Mhm. Ich habe seit elf Monaten einen 17-jährigen afghanischen unbegleiteten Flüchtling als Pflegekind in unserer Familie. Unbegleitet. Ein unbegleiteter Flüchtling, der in den 11 Monaten zu meinem und zu unserem Sohn geworden ist, zum Bruder unserer anderen Kinder geworden ist. Wie viele Kinder habt ihr noch? Also ich habe 3 leibliche Kinder mit 30, 26 und 19 und noch eine kleine Pflegetochter, die ist 9 Jahre alt und die haben wir seit sie 15 Monate ist, also über 8 Jahre. Und er kam zu uns, also wir haben die ganze Flüchtlingskrise und so natürlich alles mitbekommen, haben gedacht, da müssen wir helfen. Das war so die Intention, dann haben wir uns ans Jugendamt gewandt und es ging also relativ schnell, dass er gekommen ist. Und schon das Kennenlernen, da war in den ersten 2 Sekunden klar, das ist er. Darf ich mal fragen, wie sowas abläuft? Kann man sich dann einen Menschen aussuchen? Nein. Oder wird er zugeteilt? Die haben halt gesagt, sie haben jemanden und wir können ihn kennenlernen. Und dann sind wir dahin gefahren in die Clearingstelle und dann haben wir ihn gesehen und dann hat er bereits eingeschlagen. Aber ihr konntet euch doch wahrscheinlich kaum verständigen. Ja, ein bisschen konnte er Deutsch, aber er war 5 Monate in der Clearingstelle, also natürlich nicht so viel. Wir haben das mit Händen und Füßen gemacht und mit allem, was man er so... Er konnte ein bisschen Deutsch, konnte er auch ein bisschen Englisch? Ja, ganz wenig. Also wie gesagt, es war natürlich schon eine Herausforderung. Mhm. Es war für uns neues Terrain. Aber es war so ein Gefühl, dass du dachtest, das ist ein guter Typ und wir wollen ihn haben. Ja, das hat sofort funktioniert. Dann war er bei uns am Wochenende und nach 4 Wochenenden Besuchen ist er dann bei uns eingezogen. Mhm. So, jetzt ist er 11 Monate bei euch, 17 Jahre alt ist er. Ja. Was ist das Problem jetzt mein heute? Mein Problem ist die Politik. Ist die Politik jetzt jetzt ist ja so, dass das Innenministerium sagt, sie, also ich sag mal, Jürgen, ich sag mal, diese Angst, die ich habe, ist rein fiktiv im Moment. Mhm. Ist nicht konkret, Asylverfahren läuft. Mhm. Also er hat noch nicht mal einen Termin zur Anhörung gehabt. Also die Angst, die ich habe, ist wirklich fiktiv. Aber es ist so, dass die politische Linie schon dahin geht, Afghanen zurückzuschieben, mhm, abzuschieben und einfach Afghanistan in manchen Landesteilen als sicheres Herkunftsland, mhm, zu deklarieren und was natürlich Quatsch ist, das weiß jeder, da ist ja Krieg, da fallen jeden Tag Bomben. Terror. Und Terror gibt es da. Und Terror. Mhm. Und ich muss sagen, er hat die Hölle erlebt. Hat er noch Familie in Afghanistan? Ja, also die Eltern sind vermisst und drei Brüder wurden von der Taliban verschleppt und sind, mhm, nie wieder aufgetaucht. Mhm. Und das ist natürlich die Geschichte, die ihn natürlich rumtreibt. Er ist also sehr traumatisiert. Er hat also schlimme Träume. Es wechselt von ihr, es geht ihm gut, bis es geht ihm ganz, mhm, schlecht. Also und manchmal schläft er ein, während ich ihm die Hand halte. Mhm. Oder er hat Muskelschmerzen, wenn er aufwacht, weil er sich nachts so verkrampft hat. Habt ihr denn in diesen 11 Monaten auch irgendwelche Probleme miteinander gehabt? Nein. Nein, es ist also eine gute, wirklich gute... Das ist eine tolle, eine ich sage immer, er ist 6.800 Kilometer etwa geflohen und ist mitten in meinem Herz gelandet. Und wahrscheinlich könnt ihr euch besser auch verständigen mittlerweile. Ja, wir reden 100% mit 100% verstehen jetzt mittlerweile also miteinander. Also er spricht zu gut Deutsch mit. Ja, er spricht zu gut Deutsch. Er geht ja ganz normal in die Schule. Er wurde jetzt auch zum Klassensprecher gewählt am Freitag. Von 13 Schülern hat er 10 Stimmen gekriegt. Also er kommt und die Leute mögen ihn. Und er fühlt sich auch hier in Deutschland schon wohl. Ja, wirklich sehr wohl. Er hat halt auch Angst, dass er wieder abgeschoben wird. Wie gesagt, er ist integriert und bei uns und in unserer Familie, im Freundeskreis, also in der gesamten Familie, in der Nachbarschaft, überall. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, die du da erzählst. Man hört ja viele schwierige Sachen auch, viele üble Sachen auch, aber dann sowas zu hören, finde ich ganz, ganz, ganz ermutigend. Mhm. Du hast gerade gesagt, es ist eine fiktive Angst. Ja, es ist eine Angst, die uns rumtreibt, genau. Die Angst. Noch ist es ja nicht so weit, dass die politischen Entscheidungen so getroffen wurden. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie realistisch es ist, dass das so kommt. Ich weiß es nicht. Also scheinbar steht eine Vereinbarung mit Afghanistan kurz vorm Abschluss. Mhm. Und es ist aber so, dass die danach, dass es Nordafghanistan wäre, Flüchtlingslager in Nordafghanistan, da sind die Leute mehr tot wie lebendig. Da vegetieren die Leute nur dahin und da werde ich ihn definitiv nicht hinschicken. Mhm. Lieber, ich sage immer, ich stelle mich vor den Flieger und verhindere, dass er abfliegt. Mhm. Nun ist die Situation Gott sei Dank ja noch nicht da. Ja, ja. Nun kann man nur hoffen und beten oder was weiß ich, dass die Situation nicht kommt. Mhm. Und ich finde, es ist auch gut, dass du deine Geschichte, wenn auch jetzt hier bei uns schon im Rahmen unserer kleinen Sendung, dass du die publik machst. Wir waren auch in der Zeitung im März. Wir waren die DDR bei uns und wir waren in der Zeitung. Ja. Deutschlandweit. Ja, einmal ist das wirklich ein ganz hervorragendes Beispiel für gute Integration und wie es eben auch gelingen kann. Mhm. Und also es wäre eine Menschen... Jürgen, ich kann nicht sagen, wir schaffen das. Ich kann sagen, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Und das nach 11 Monaten zu sagen. Wir haben es geschafft und er ist mein Sohn und ich liebe ihn. Und der Gedanke, wie gesagt, dass der zurück müsste in ein Land, wo er wirklich, hat ja niemanden. Mhm. Der Gedanke ist unerträglich, aber die Angst ist immer im Raum. Das wäre eine menschliche Katastrophe. Das wäre eine menschliche Katastrophe, es wäre eine familiäre Katastrophe, es wäre eine Katastrophe auch für meine Kinder. Nun denken wir mal das Gute. Wir hoffen, dass er hier bleiben kann und dass alles weiter so läuft. Ja. Was hat er denn für Träume? Was würde er gerne in Deutschland machen? Er möchte eine gute Schulausbildung, guten Schulabschluss und er möchte einen guten Beruf machen. Er hat also auch Praktikas, wo er ein Praktikum gemacht über mehrere Monate, wo er nur Einser und einen Zweier hat. Mhm. Die würden ihn ja auch ausbilden wahrscheinlich. Wohin möchte er gehen beruflich? Hat er schon? Das wäre jetzt so Verkäuferrichtung, aber ich denke mal, da sind noch viele Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Er macht jetzt erst nochmal ein Jahr Schule, weil das ist wichtig, um einfach diesen Grundstock selber sich zu schaffen, um die Möglichkeiten zu haben. Er muss ja auch eine Berufsschule schaffen. Aber wie gesagt, es ist, wenn er kommt, wir hatten die Zeitung und da war die Überschrift, wenn er kommt, geht die Sonne auf. Und das ist, wenn er reinkommt, geht die Sonne auf. Und das ist genau das, was ich empfinde, Jürgen. Super. Übrigens auch toll, dass deine Familie so engagiert seid und einfach jemanden aufgenommen habt. Mhm. Auch das ist ja nun, weiß Gott nicht, überall anzutreffen. Aber wir sind die Beschenkten. Wir haben ja geschenkt bekommen. Also sehr schön. Schön, dass du die Geschichte öffentlich machst und hier auch bei mir erzählt hast. Ja. Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht. Danke. Und hoffen sehr auch auf die politischen Entwicklungen, dass die Politik da nicht zwischenfunkt. Ja, das wäre unvorstellbar, der Gedanke. Das ist ganz furchtbar für uns. Alles Gute und grüß ihn sehr herzlich von mir. Ja, richtig aus, Jürgen. Und dir auch. Alles Gute für die Zukunft. Natürlich geht's mir wie den anderen. Ja, nachts schaffe ich es nicht immer, aber YouTube dann schon. Genau, dank YouTube. Und genau, ich wünsch dir alles Gute und danke. Und ich wollte einfach mal publik machen, was es auch für eine Pflegefamilie bedeutet. Super, ja, deswegen freue ich mich. Ich will dieser Sache ein Gesicht geben. Ich möchte Ihnen ein Gesicht geben. Sehr gut. Und nicht nur eine Nummer. So eine Nummer man's. In irgendeinem, wie viele hunderttausende Flüchtlinge. Ja. Das sind Menschen, ich wehre mich auch gegen das Wort Flüchtling. Das sind Menschen, die sind gezwungen, aufgrund von Gefahr um Leben und Tod, ihr Land zu verlassen. Liebe Susanne, vielen Dank für dein Engagement, vielen Dank für deinen Anruf und euch allen alles Gute. Danke, Jürgen. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss. 1:36 haben wir und hier ist unser Thema morgen, unser sehr ernstes Thema morgen. Das Thema heißt nämlich, ich will, dass du tot bist. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen Menschen derart hassen, dass sie ihm den Tod wünschen. Also das können zum Beispiel sein Opfer von Gewaltverbrechen, misshandelte Ehepartner, vielleicht auch Menschen, die vergewaltigt worden sind. Oder seid ihr eventuell von jemandem so belogen, betrogen, verletzt worden, dass ihr diesen krassen Satz sagt? Ich will, dass du tot bist. Gibt es aktuell jemanden in eurem Umfeld, über den ihr das sagt? Ich will, dass du tot bist. Oder vielleicht gab es mal so jemanden, und ihr mögt mir davon erzählen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, dann meldet euch bitte an unter domian@wdr.de oder ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen, wie immer, oder natürlich auch gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Ich will, dass du tot bist, unser Thema morgen hier in der Sendung. Heute Freithemennacht und ich freue mich, begrüßen zu können den Andreas, der ist 26. Guten Morgen, Andreas. Ja, hi Domian. Hallo Andreas. Ich freue mich, dass ich noch durchgekommen bin. Ja, um was geht's? Ich wollte eigentlich zum morgigen Thema anrufen, nur ich würde nicht so weit gehen, dass ich jemandem den Tod wünsche. Mhm. Es geht um meine Mutter, meine leibliche. Ich habe jetzt seit einigen Monaten keinen Kontakt mehr zu ihr. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich in einer Pflegefamilie groß geworden bin und auch mehr als 10 Jahre keinen Kontakt zu ihr hatte. Wie alt warst du, als du von deiner leiblichen Mutter wegkamst? 5. Hast du Erinnerungen an sie damals? Ja, also ich habe noch, also was die Zeit angeht, habe ich noch sehr viele Erinnerungen. Was sind das für Erinnerungen? Also es war immer sehr chaotisch. Also meine Mutter war sehr überfordert mit uns. Also wir waren 4 Kinder. 4? Ja. Und sie war noch sehr jung. Und also wir waren eigentlich jeden Tag irgendwo unterwegs. Ich habe das selber nicht so richtig verstanden. Und sind alle Kinder von ihr weggegangen? Ja. Warum hat sie euch weggegeben? Oder wurden sie ihr weggenommen? Also ich habe es dann, wir waren ja früher dann immer sehr oft beim Jugendamt, also mit der Pflegefamilie dann. Und da wurde dann immer gesagt, dass es ihr zu viel geworden ist und dass sie dann einfach erstmal eine Auszeit nehmen wollte. Mhm. Und ja, dann bin ich eben in diese Pflegefamilie gekommen. War es da gut und schön für dich? Am Anfang war es sehr schwierig. Mhm. Also das war allein schon schwierig, wie ich dort quasi integriert wurde. Also es war so, dass wir dann, also ich war mit meiner Mutter und meinen Geschwistern, waren wir beim Jugendamt. Da war dann eben auch meine Pflegemutter, nur ich kannte sie noch nicht. Mhm. Und dann sind wir dann ein bisschen rausgegangen ich weiß nicht, die Erwachsenen haben sich da so ein bisschen unterhalten. Und dann hat die Frau vom Jugendamt uns irgendwie ein bisschen abgelenkt. Ich weiß nicht, da flog irgendwie ein Zeppelin oder irgendwas. Da haben wir uns dann erstmal mit beschäftigt und dann war unsere Mutter auf einmal weg. Mhm. Und da sagte die Frau vom Jugendamt dann, ja, eure Mutter ist jetzt weg. Das ist jetzt eure neue Mutter. Das heißt, alle Geschwister sind in die Pflegefamilie gekommen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin nur mit meinem jüngeren Bruder in die Familie gekommen. Die anderen sind in andere Familien gekommen. Die anderen, das waren denn wie viel? Also wir waren zu dem Zeitpunkt 4. Zu dem Zeitpunkt 4? Also ich hatte einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und eine Schwester. Du sagst, zu dem Zeitpunkt gab es dann hinterher noch weitere Kinder von deiner Mutter? Ja. Also insgesamt sind wir jetzt, bitte? Insgesamt seid ihr wie viele Kinder? 8. 8 Kinder. So, okay, jetzt kamt ihr in die Pflegefamilie und wie ging es dann weiter? Ja, es war dann am Anfang sehr schwer, weil ich, meine Pflegemutter hat dann eben gesagt, ja, ich bin jetzt erstmal deine Mutter und ich habe dann eben Mama gesagt. Und da sagte sie dann erstmal ganz grob angebunden, nee, ich bin jetzt nicht deine Mutter nur für bestimmte Zeit. Mhm. Und ich habe mich da erstmal ziemlich verloren gefühlt, eben auch verlassen von meiner leiblichen Mutter. Mhm. Aber es hat sich dann, also jetzt im Nachhinein, wenn ich so zurück überlege, bin ich eigentlich schon dankbar, dass ich in diese Pflegefamilie gekommen bin. Warst du denn in der Pflegefamilie bis zum Schluss, bis du erwachsen warst? Ja. Ja. Ja. Mhm. Also ich lebe jetzt auch im Kreis der Pflegefamilie, also mit meiner leiblichen Familie habe ich eigentlich, außer mit meiner Mutter vor ein paar Monaten noch, und mit meinen zwei Brüdern, die in Berlin wohnen. Sonst habe ich eigentlich mit dem Rest eigentlich nichts mehr zu tun. Du hast gerade angefangen, das passt so ein bisschen zum Thema morgen. Ich will, dass du tot bist, aber so krass will ich es nicht formulieren, hast du gerade gesagt. Auf wen beziehst du denn diese Aussage? Auf die leibliche Mutter? Auf meine leibliche Mutter, ja. Was wirfst du ihr denn besonders vor? Also ich wirf ihr vor, dass sie, ja, also Kinder zur Welt bringt, um die sie sich nicht kümmert. Also jetzt noch als ganz krasses Beispiel meine zwei jüngsten Brüder, die eben in Berlin wohnen. Da hat sie sich jetzt vor einem halben Jahr ungefähr 3 Monate lang nicht gemeldet. Mhm. Und also sie leben auch in einer, also in wie einer Art betreutes Wohnen. Gibt es überhaupt ein Kind, was bei deiner Mutter aufgewachsen ist? Meine jüngste Schwester, aber das war dann auch mal war sie da, mal nicht und also eigentlich chaotische Zustände. Wie 8 Kinder von wie vielen Männern? Das kann ich nicht genau sagen, nur ich weiß, dass sehr viele von verschiedenen Vätern sind. Hm. Wie würdest du denn deine Mutter so vom Charakter her beschreiben, einstufen? Ja, also chaotisch und verantwortungslos, würde ich jetzt so spontan sagen. Und die offensichtlich auch dann nichts dazugelernt hat, je älter sie wurde. Richtig, ja. Ich meine, 8 Kinder in die Welt zu setzen und nicht dafür sorgen zu können, ist schon krass. Wie alt war sie, als du geboren wurdest? Das weiß ich nicht genau. Ich habe das durch diese ganzen Hilfeplangespräche damals immer so, sie muss so um die 20 gewesen sein. Ja, jetzt sagst du, hast du den Kontakt abgebrochen oder der existiert nicht im Moment. Warum nicht? Weil, also sie hat sich eben jetzt, also wie gesagt, vor einem halben Jahr bei meinen Brüdern, ich glaube 2 oder 3 Monate lang nicht gemeldet. Und ich habe mit meinen Brüdern dann fast jeden Abend telefoniert und das war für mich eine sehr krasse Belastung. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann mit ihr mal getroffen und habe ihr immer wieder gesagt, mal pass mal auf, die Kinder, die machen sich Sorgen um dich. Melde dich doch mal bitte. Mhm. Na, also immer so nicht so aufdringlich. Ne? Und sie hat dann auch immer gesagt, ja, ich melde mich und ich mache. Aber es kam nie was. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder mit meinen Brüdern telefoniert und musste dann immer sagen, ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist eben sehr schwierig. Und dann... Was macht sie? Sich dann, bitte? Ja, bitte. Mhm. Also sie hat sich dann im Endeffekt dann doch wieder gemeldet. Mhm. Bei meinen Geschwistern. Und hat mir jetzt, also jetzt vor ein paar Tagen hat sie mir jetzt nochmal geschrieben, dass sie mich öfter mal versucht hat anzurufen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch weiter möchte. Das ist für mich auch sehr schwierig, quasi zwei Familien mehr oder weniger zu haben. Das glaube ich. Und das ist ja auch eher belastend für dich, wenn du mit so einer konfusen Mutter da zu tun hast, ja, die offensichtlich ihr Leben auch nicht auf die Reihe kriegt. Ja. Ja, und es ist, ich habe inzwischen auch das Gefühl, dass es eigentlich auch nicht primär um den Kontakt geht, sondern auch um ja finanzielle Interessen. Ach so, die will was von dir. Die will Geld von dir? Ja. Also mein Bruder hat mir, also mein jüngerer Bruder, mit dem ich vor ein paar Jahren noch Kontakt hatte, der hat mich auch immer davor gewarnt. Der hat immer gesagt, nee, mach das nicht. Mhm. Nur ich war eben so naiv und habe dann gedacht, ja komm, so schlimm wird's nicht sein. Mhm. Ja, und ich war ja dann auch ein paar Mal in Berlin. Also ich fahre immer noch regelmäßig nach Berlin zu meinen Brüdern. Mhm. Nur eben nicht mehr zu meiner Mutter. Mhm. Was macht denn deine Mutter eigentlich? Macht die irgendwas im Beruf, beruflich? Also sie erzählt immer, dass sie berufstätig ist im Pflegebereich, nur ich glaube ihr das irgendwie nicht. Mhm. Weil sie kennt so grundlegende Sachen wie die Sozialversicherung und sowas kennt sie nicht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie einen festen Job hat. Mhm. Hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen, wie das passieren konnte, dass sie achtmal schwanger wurde, ohne dass sie eigentlich ein adäquates Leben führt, sich verantwortungsbewusst auch den Kindern gegenüber zu zeigen? Warum hat die nicht verhütet? Das Krasse ist immer, jedes Mal, wenn man sie auf solche Themen anspricht, versucht sie sofort immer das Thema zu ändern. Hm. Also es hat keinen Sinn, darauf weiter zu sprechen zu kommen, weil es gibt auch viele Dinge, die ich mit ihr noch gerne besprechen würde, also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur, um zu wissen, warum. Mhm. Nur es kommt einfach nicht. Wir haben noch gar nicht über deinen leiblichen Vater gesprochen. Den kenne ich gar nicht, den habe ich auch nie kennengelernt. Und da erzählt sie dir auch nichts drüber? Also sie hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, sie könnte mir mal die Adressdaten rausgeben, nur ich habe da einfach kein Interesse dran, weil ich diese Person nie kennengelernt habe und er ist einfach kein Bestandteil meines Lebens. Ist denn eigentlich dein Verhältnis zu den Pflegeeltern, hat sich das im Laufe der Jahre bis heute als, kann man sagen, gut entwickelt? Also es war früher sehr schwierig. Nur jetzt, wenn ich so im Nachhinein zurückblicke, bin ich doch sehr dankbar für alles. Auch wenn sie sehr streng war zu mir. Mhm. Nur wenn ich jetzt so ja zurückblicke, also ich habe jetzt einen Job, einen sicheren. Mhm. Ja, auch einen Firmenwagen, mit dem ich eben auch ab und zu mal nach Berlin fahren darf. Mhm. Ist denn die Pflegemutter, was sagt denn die Pflegemutter zu deinem Kontakt zur leiblichen Mutter? Ich hatte am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, Angst, ihr das zu erzählen. Mhm. Nur ich habe es dann einfach irgendwann nicht mehr, also ich so Geheimnisse kann ich nicht lang für mich behalten. Mhm. Aber sie ist da sehr verständnisvoll und war erstmal sehr überrascht, dass du es überhaupt gemacht hast. Ja, richtig. Mhm. War denn eigentlich der erste Schritt ausgegangen zu diesem Kontakt? Von deiner Mutter? Von mir. Von dir. Mhm. Ja, richtig. Also wir hatten mehr als 10 Jahre keinen Kontakt. Mhm. Und ich habe dann vor ungefähr 4 Jahren einfach mal bei Facebook auf Langeweile meinen Nachnamen eingegeben. Und dann einfach mal alle Leute, die eben meinen Nachnamen hatten und eben aus der Nähe kamen, habe ich eben angeschrieben. Verstehe, und so geht das. Und da kam dann, bitte? Ich sag, und so geht das dann, so kriegt man dann... Ja, und sie hat dann einfach, also sie hatte einen anderen Namen, nur eben den gleichen Nachnamen. Mhm. Und da hat sie dann einfach zurückgeschrieben, ach hi, ich bin deine Mutter. Und da habe ich erstmal gedacht, also glaube ich dir nicht, du musst mir da schon ein bisschen mehr erzählen. Und im Endeffekt war es sie dann, nur eben auch sehr verwirrend, dass sie eben einen anderen Namen hatte. Also Andreas, so wie du das mir jetzt schilderst, natürlich ist das jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Kann ich das verstehen, wenn du sagst, ich will erstmal keinen Kontakt mit dir haben? Ich kann es verstehen. Es ist alles so wirr und so merkwürdig und wenn dann auch noch der Verdacht besteht, dass sie irgendwie noch Kohle von dir haben will und sich so lange nicht um dich gekümmert hat, ist ein Distanzieren, glaube ich, nachvollziehbar, finde ich. Vielleicht ich habe jetzt nur die Angst, bitte. Ja, vielleicht kommen Zeiten, wo sich das nochmal ändert. Aber im Moment ist es vielleicht dein genau das Richtige für dich. Aber du wolltest gerade was sagen. Du hast Angst? Ja, richtig. Also ich habe jetzt nur die Angst, dass wenn ich jetzt den Kontakt zu ihr beende, also ich habe jetzt noch nicht geantwortet auf ihre Nachricht. Mhm. Ich habe jetzt nur Angst, wenn ich mich jetzt bei ihr nicht mehr melde, dass sie sich bei meinen Brüdern auch nicht mehr meldet. Mhm. Weil sie da auch mal sehr... Ich kann, also es ist schon öfter vorgekommen, dass sie sich bei denen dann auch wieder monatelang nicht gemeldet hat. Aber es ist doch alles schrecklich. Das ist eine erwachsene Frau, dass die dann so reagiert. Das ist doch alles furchtbar. Vielleicht ist doch gar nicht der Kontakt so gut zwischen ihr und den Brüdern. Vielleicht tut es den Brüdern... Doch, also meine Brüder hängen sehr an, ihr, weil das quasi die einzige Person in ihrem Leben ist. Also meine Mutter und ich sind quasi die einzigen Verwandten, die sie kennen eben, ne? Obwohl die Familie sehr groß ist. Ja. Ich will leichtfertig nichts sagen, Andreas. Ich habe es jetzt gerade erstmal von deiner Warte aus gesehen, dass ich das verstehen kann. Mit den Brüdern ist es jetzt noch wieder ein anderer Aspekt, wie man sich da klug verhält. Vielleicht kannst du dich auch einfach nur ein bisschen zurückziehen, kein theatralisches Schluss machen oder so, sondern dass du einfach nur dich so peu à peu von ihr verabschiedest oder zurückziehst auf jeden Fall. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen möchte ich gerne, da unsere Zeit hier gerade abläuft, gerne, dass mein Psychologe sich nochmal mit dir darüber unterhält, etwas ausführlicher. Ja. Ne, damit wir da nichts falsch machen. Sehr gerne. Aber wie gesagt, dein persönliches Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es toll, dass du verantwortungsvoll dann auch an deine Brüder denkst und das auch noch berücksichtigst. Das finde ich schon sehr gut. Und das wollen wir jetzt auch tun im Hintergrund, okay? Ja, ich danke dir. Gut, Andreas. Ich bin froh, dass ich noch durchgekommen bin, solange du noch sendest. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und der Frank ruft dich gleich zurück. Ja, vielen Dank. Gerne, tschüss, ciao. Tschüss. 1.51 Uhr. Unser Thema morgen heißt, ich will, dass du tot bist. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jemanden wirklich so hassen. Und ich glaube, man muss jemanden hassen, wenn man so einen heftigen Satz sagt. Ich möchte also gerne mit Leuten sprechen, die einen Menschen so hassen, dass sie ihm den Tod wünschen. Gibt es in eurem Leben jemanden, der euch so verletzt hat, der euch so wehgetan hat, der euch vielleicht so viel Schaden zugefügt hat, dass ihr diesen Satz sagt, ich will, dass du tot bist? Oder vielleicht habt ihr früher so einen Satz mal gesagt, weil ihr in einer ähnlichen Situation wart. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Hier ist Thomas. Thomas ist 39. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Thomas. Wir haben schon mal früher, bei meiner Mutter ist an Lungenkrebs gestorben und sowas, mit dem Alkohol und sowas. Vielleicht kannst du dich dran erinnern, aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Mein Stiefvater ist auch gestorben. Ich bin jetzt in dem Haus hier drin. Ich habe einen Prepaid-Zähler und bei mir läuft das alles im Moment wieder richtig scheiße. Also der Stiefvater ist gestorben? Ja, der ist nach meiner Mama, vor einem Jahr ist er gestorben. Vor einem Jahr. Und du wohnst allein in dem Haus, das du geerbt hast, oder wie? Nee, ich habe das Haus nicht geerbt. Der war ja nicht mit meiner Mama verheiratet oder sowas. Und der hat auch kein Testament gemacht. Und wie soll ich das sagen? Er wollte einfach, mit Mama war er 16 Jahre zusammen. Mhm. Meine Mutter ist gestorben. Und ich habe mich dann um ihn gekümmert. Mhm. Er ist in Krebener Krankenhaus, ist er reingekommen, hat dann irgendwie Krankenhauskeime und sowas. Da ist er dran gestorben. Der hat auch schon leichte Demenz und sowas. Ja. So, und wie gesagt, ich bin jetzt in seinem Haus. Du wohnst doch in seinem Haus? Wem gehört denn das Haus jetzt? Das weiß keiner. Wie weiß keiner? Nach einem Jahr ist das nicht geklärt, wer das erbt? Nee, das ist es ja gerade. Hier war schon der Erbverwalter und sowas, der hat sofort zu mir gesagt, ich muss hier ausziehen aus dem Haus raus. Ich sollte da schon vor 2 Monaten raus. Ich bin damit zum Rechtsanwalt hingegangen. Dann war ich beim Rechtsanwalt. Mein Rechtsanwalt sagt, er hat von den Erbverwalter auch noch nichts gehört. Ich weiß gar nichts. So, und aber du wohnst nach wie vor in dem Haus? Ja, ich wohne noch in dem Haus, ja. Mhm. Aber es droht der Rausschmiss. Falls da jetzt irgendwer gefunden wird, kann es sein, dass du so sehr schnell da raus musst. Ja, richtig. Und das Problem ist, das Amt, das hat mir eigentlich gesagt, ich soll, weil ich hatte ja meine eigene Wohnung und dann hat der Sachbearbeiter, der für mich zuständig war, der hat zu mir gesagt, ich soll hier einziehen. Moment, langsam, du hast deine eigene, wo hattest du deine eigene Wohnung? Ja, auch in Greven. Ach so, also nicht in dem Haus auch noch, sondern eine separate Wohnung. Richtig. Die gibt's nicht mehr im Moment. Nein, die wurde gekündigt. Mein Vermieter hat die Wohnung ausgeräumt und hat das alles, meine ganzen Klamotten weggeschmissen und sowas. Moment, langsam. Die wurde gekündigt. Von wem wurde die gekündigt? Ich sollte vom Amt, sollte ich jetzt hier einziehen, in den Haus von den Hans-Jürgen. Hans-Jürgen ist der Stiefvater. Genau, der jetzt leider verstorben ist. Und wer hat deine Wohnung, die dir eigentlich, deine Wohnung war, gekündigt? Hat auch der Sachbearbeiter gemacht. Weil ich bin hier eingezogen und der Sachbearbeiter hat gesagt, ich soll hier einziehen, damit er muss er nur 400 Euro bezahlen. Wie lange wohnst du denn überhaupt? Ist komplizierte Geschichte. Wie lange wohnst du denn überhaupt in diesem Haus jetzt schon? Ja, jetzt ein ganzes Jahr schon. Ja. Und jetzt habe ich einen Prepaid-Zähler habe ich hier, so einen Stromzähler und so. Und also deine Existenz hängt am seidenen Faden. Ja, richtig. Das kann sein, dass du bald obdachlos bist. Richtig, genau. Hast du eine Arbeit? Nee, hab ich nicht. Und das Amt hilft mir nicht. Ich habe noch nicht mal Heizöl. Ich heiz jetzt gerade mit dem Kamin, damit es ein bisschen warm ist. Wenn ich nicht Freunde hätte oder sowas, wo ich da mal in Dusch gehen könnte oder sowas. Ich war auch bei einem Amt und so. Aber die helfen mir ja auch nicht. Und ich weiß es gar nicht. Was ist deine größte Angst? Ja, dass ich auf der Straße lande. Ja. Dass ich also obdachlos werde. Mhm. Ich meine, selbst wenn sich da jetzt jemand findet, dem das Haus gehört, hat dir irgendjemand mal erklärt, wie lange du dann doch noch wohnen bleiben darfst? Nee, also mein Rechtsanwalt hat gesagt, ich bin jetzt ein Hausbesitzer, also Hausbesitzer. Ja, das hat der Rechtsanwalt gesagt. Ja, was ist das für eine Aussage? Du bist Hausbesitzer. Ja, weil dir gehört's ja eben nicht. Ja, eben. Ich dürfte das Haus ja nicht so wie die Punkers früher das gemacht haben, das Haus besetzen oder sowas, so ein Haus besetzen und sowas. Hast du denn den Eindruck, bei diesem Rechtsanwalt gut aufgehoben zu sein? Ja. Ja. Was rät er dir denn? Er kennt deine Situation. Ja, der hat mir nur gesagt, Thomas, wenn ich was von den App-Verwalter höre, der wollte auch mit dem reden und sowas. Weil durch diese ganze Amtsscheiße bin ich ja jetzt in dieser Zwickmühle. Nee, ich will wissen, das ist ein Rechtsanwalt, der kennt die Sachlage, der weiß. Ja, der hat überhaupt noch nichts dazu gesagt. Der hat nur zu mir gesagt, er hat noch nichts von den App-Verwalter gehört. Ja, aber was rät er dir? Was du tun sollst? Sollst du weiter in dem Haus wohnen bleiben? Sollst du dich um was anderes bemühen? Welche Chancen bestehen, dass du da wohnen bleiben kannst? Das sind ja viele Fragen. Also die Chancen stehen total schlecht, hat er mir gesagt. Mhm. Also ja, aber das heißt doch im Klartext, dass du dich so schnell wie möglich um eine Wohnung bemühen müsstest, damit du nicht irgendwann davor vollendete Tatsachen gestellt wirst. Ja, und nicht, dass ich auf der Straße lande. Genau, genau. Genau so sieht's aus. Und das Problem ist, ich will mir Hilfe holen, nur hier in Greven hilft man mir nicht vom Amt her und sowas. Ich laufe schon los und sowas, aber du sagst, dass du ganz wenig Geld hast, nicht mehr Heizöl. Ja, ich hab nur 400 Euro. Ich kriege Hartz IV, 400 Euro. Okay. Die bezahlen noch nicht mal die Gebühren oder sowas. Ja, wer zahlt denn den Rechtsanwalt? Das macht der Staat. Das macht der Staat. Also, das habe ich richtig vom Staat bezahlt. Also eine äußerst schwierige Situation, die auch mit rechtlichen Fragen verbunden ist. Das heißt, du brauchtest einen gewieften Berater, der sich so sozial etwas auskennt, aber auch juristisch auskennt. Und dir sagt und dich am besten leitet, was du jetzt machen sollst, damit du eben nicht in die Obdachlosigkeit abfällst. Genau. Und mein Problem ist eigentlich wirklich jetzt, ich habe wirklich Angst, jetzt wird nämlich kälter und sowas. Im Sommer war das ja alles egal, da konnte man ja auch noch draußen oder sowas. Aber wie gesagt, die bezahlen mir kein Heizöl, gar nichts und ich stehe dann da auf einmal und weiß gar nicht mehr weiter. Wie groß ist das Haus überhaupt? Boah, das ist so ein kleines Einfamilien, also vier Personen passen da rein. Vier Personen passen rein, ja. Ja, und der Garten ist riesengroß und Problem verstanden. Wir werden uns jetzt mal schlau machen, ob wir eine Idee haben, wen wir dir empfehlen können. Ja, das wäre nämlich super nett, weil... Ich hoffe das sehr, dass wir das können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden unser Bestes tun, das glaube ich mir. Ja, oder? Gut, dann bitte ich dich aufzulegen. Thomas, wir sehen uns gleich vorbei und wir melden uns gleich wieder. Ja, danke, du. Bis dahin, tschüss. Viel Glück wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. Ja, danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Lohnke. Und nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt, ich will, dass du tot bist. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen Menschen so sehr hassen, dass sie diesen Satz sagen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer unter unserer bekannten Nummer. Ich hoffe, morgen pünktlich um 1 Uhr sind wir hier. Radio ist live und WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.